Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unsere Freitagnacht-Ausgabe ist traditionell ganz offen. Offen für alle eure Themen. Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Jörg. Und Jörg ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Jörg. Jörg, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist genau das Gegenteil von deinem Thema, was du gestern hattest. Und zwar, ich kann nicht vergeben. Ich kann also einer speziellen Person nicht vergeben. Was ist denn passiert? Ja, das ist die Petra, die Sabine, Entschuldigung. Und zwar habe ich die im November letzten Jahres kennengelernt. Und war dann 2 Monate mit der Frau zusammen und das klappte absolut überhaupt nicht. Ne? Und wir haben uns schon eigentlich im Guten getrennt. Sie hat zwar immer noch angerufen und hat sich immer bei mir gemeldet und ja. Ja, und dann habe ich aber dann einen Monat später, also im Februar dieses Jahres, habe ich dann die Petra kennengelernt. Mit der bin ich dann zusammen gewesen. Ja. Ja, und dann waren wir mal irgendwann im April, waren wir mal essen zusammen, die Petra und ich, sind abends nach Hause gekommen und wollten reingehen und dann hat die liebe Sabine auf uns geschossen. Moment, also quasi deine Ex-Freundin hat auf dich und deine neue Freundin geschossen? Geschossen, ganz genau. Aus dem Hinterhalt? Aus heiterem Himmel. Aus dem Hinterhalt heraus? Ja, wir wollten in die Haustür rein bei der Petra und die stand dann draußen. Mit einer Waffe und hat direkt auf uns geschossen. In welchem Abstand? 6 Meter Entfernung. Ja. Sie hat auf euch beide geschossen? Sie hat auf uns beide geschossen, hat auch beide getroffen. Er hat 7-mal gefeuert. 7-mal? 7-mal hat sie abgefeuert. Und wohin hat sie getroffen? Also mich hat sie ins Knie und den Oberschenkel getroffen. Und die Petra hat sie also in den Rücken getroffen und auch in den Oberschenkel. Hat sie irgendwie, ich bin ganz platt, was du da erzählst. Ja. Hat sie denn, bevor sie geschossen hat, irgendetwas gesagt? Gar nichts. Ich habe noch nicht mal erkannt, dass sie das war. Ich war also, da war alles nur noch Blut und ich weiß gar nicht mehr. Ich habe erst zwei Tage später erfahren, dass sie es war. Obwohl sie so nah dran war. Ich habe das gar nicht registriert. Ne? Also es war wahrscheinlich ein großer Menschenauflauf und sehr viel Hektik. Ihr seid vermutlich dann sofort ins Krankenhaus gekommen. Ja. Wie geht es denn, du sagst, bei dir sind die Beine getroffen worden? Ja, also das Bein ist steif, das wird auch wahrscheinlich steif bleiben und die Petra wird wohl ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen. Die Petra wird ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen? Ja. Und dann hast du erst danach erfahren, dass sie das war. Wie hast du das erfahren? Ja, das habe ich im Krankenhaus erfahren, die Polizei. Ist sie denn geflohen oder ist sie dann... Nee, sie ist da sitzen geblieben, also habe ich ja auch später, sie ist einfach nur sitzen geblieben und Passanten haben ihr dann irgendwie die Waffe weggenommen. Sie ist einfach sitzen, hat sie auf ein Auto draufgesetzt und sitzen geblieben einfach. Wie lange warst du im Krankenhaus, wie lange war deine Freundin im Krankenhaus? Ja, meine Freundin ist also permanent im Krankenhaus, die ist immer nur kurz mal draußen, mal 3 Wochen war sie jetzt draußen, jetzt ist sie wieder drin. Und ich war insgesamt 8 Wochen im Krankenhaus. 8 Wochen. Wann genau war die Tat? Im April. Im April. Es kam sicherlich zu einer Gerichtsverhandlung schon. Ja, und sie ist in eine irgendeine Klinik, die ist also nicht verurteilt worden. Ist nicht verurteilt worden? Nee, sie ist also auf unbegrenzte Zeit in so eine Klinik reingekommen, eine geschlossene Anstalt. Das geht ohne Gerichtsurteil? Da ist sie im Gericht gewesen, ja. Bitte? Im Gericht. Im Gericht wurden dann Gutachten vorgelegt. Achso, das Gericht hat das verfügt dann. Und das Gericht hat das verfügt. Hast du sie im Gerichtssaal gesehen? Ja. was war das für ein Gefühl für dich, ihr gegenüber zu stehen? Also zumindest, ja. Hat sie sich im Gerichtssaal zu der Tat geäußert? Sie hat sich selber gar nicht geäußert. Sie hat überhaupt nichts zu der ganzen Tat gesagt. Mhm. Sie hatte Anwälte und zwei Anwälte und also dazu muss ich sagen, die Eltern haben also sehr viel Geld. Es ist also eine sehr reiche Familie eigentlich. Mhm. Und sie hat sich überhaupt nicht geäußert. Da sind Gutachten halt nur gekommen vor Gericht. Mhm. Und ja. Hat sie, ich gehe mal davon aus, wenn sie sich vor Gericht nicht geäußert hat, hat sie sich auch nie bei dir mal gemeldet und sich entschuldigt oder das versucht zu erklären? Das hat sie nicht. Nee. Hat die Familie denn sich bei dir oder bei deiner Freundin mal gemeldet? Und gar nichts. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Nee. Wie ist das jetzt? Gibt es irgendeine Wiedergutmachungszahlung? Gibt es irgendetwas für euch? Da ist noch gar nichts festgelegt worden. Mhm. Also, dass wir ja irgendwie Geld bekommen oder so, das ist also noch gar nichts. Ich meine, könntet ihr das denn einklagen? Das habt ihr mit euren Anwälten bestimmt auch besprochen. Ja, wir haben das auch jetzt eingeklagt. Ne? Mhm. Das läuft im Moment noch, weil so lange ist das alles ja noch gar nicht her. Und was für eine Summe geht es da? Was würdet ihr gerne haben? Nee, also das weiß ich nicht. Das ist eigentlich so zweitrangig, weil das überhaupt eigentlich gar nicht. Weiß ich nicht, da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber um Geld oder so. Geht mir hauptsächlich darum. Dennoch wäre es natürlich auch ein sicher, das kann man nie wieder gut machen, was da geschehen ist, aber es wäre ein Zeichen des Wohlwollens, wenn diese Eltern ohne Gerichtsverhandlung, wenn die schon wohlhabend sind, euch sagen würden, pass auf, wir sind bereit, vor allen Dingen, wenn deine Freundin auch im Rollstuhl wahrscheinlich zeitlebens sitzt, da gewisse Kosten zu übernehmen, die Wohnung muss umgebaut werden und es ist eine Kostenlawine wahrscheinlich, die daran hängt. Ja, sicher, klar. Du warst jetzt mit dieser Frau, mit dieser Sabine, mit der Täterin ja nicht lange zusammen. Nee. Aber dennoch hat man ja so ein Gefühl für einen Menschen, auch wenn man nur ein bisschen mit dem zu tun hat. Ja. Wie hast du sie denn damals erlebt? Wie würdest du sie denn beschreiben? Wie war sie damals? Ja, ich habe ja gesagt, das war eine Katastrophe. Sie hat also alles, was sie erzählt hat und so, das stimmte alles nicht. Das war alles immer so. Und dann war sie tierisch eifersüchtig. Ja, ich meinte jetzt auch so charakterlich eher, so vom Charakter her. Ja, so verspielt war die eigentlich eher, ne? Wie alt ist die? Die ist jetzt 29. Mhm. Aber, also sie hat dich in irgendeiner Weise irritiert damals, sie hat dir nicht gefallen, aber du hättest niemals gedacht, dass sie zu so einer Gewalttat fähig wäre. Ein Leben. Ihr hättet ja beide tot sein können. Ja, sie hatte wohl irgendwie bei der Polizei, das Einzige, was sie gesagt hatte, dass sie mehr gar nichts tun wollte, sie wollte also sie erschießen. Wo hat sie die Waffe her gehabt? Ja, das ist auch noch unklar, das hat sie also auch nichts zugesagt, wo sie die Waffe herbekommen hat. Nur das muss wohl irgendwie vom Vater her sein, weil die da wohl irgendwie so Waffenverein sind, Sportschützen und Jäger und... Das hatten wir jetzt gerade in Bad Reichenhall traurigerweise ja auch, ne? Dass der irgendwie an die Waffe über den Vater gekommen ist, der auch in solchen Vereinen involviert war. Ja, stimmt. Ich auch gehört. Wie ganz aktuell geht es zu deiner Freundin Petra im Moment? Ja, die ist im Moment im Krankenhaus und wird wieder, kriegt noch eine kleine Operation. Ja, danach musst du dann irgendwelche Reha-Sachen da machen und ja, wird sich zeigen. Mhm. Also wie gesagt, die wird also nie mehr laufen können. Das steht also schon fest. Unglaubliche Geschichte. Also die Wirbelsäule hat sie getroffen. Mhm. So unglücklich eben halt. Dass, was sagt sie denn dazu? Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon ganz oft drüber gesprochen. Ja, wir reden eigentlich ziemlich wenig jetzt noch darüber, weil... ja, bei mir ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich meine, ich kämpfe auch mit dem Bein so, weil ich muss jetzt eine Umschulung machen. Ne? Ich kann also meinen Beruf nicht mehr ausüben. Was hast du für einen Beruf vorher gemacht? Ja, ich bin LKW gefahren. Und das geht jetzt mit dem Bein nicht mehr? Das geht mit dem Bein überhaupt nicht mehr, weil das ist steif. Mhm. Ne? Und wird auch steif bleiben. Und ich habe so einen Hass auf diese Frau. Also, dich kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen. Ich habe gestern einige Anrufer nicht verstehen können, die gesagt haben, ich habe vergeben. Ja, eben, ich hätte es nicht können. Das kann ich nicht. Ich habe einen Bekannten, der ist Pastor in der freien Christengemeinde. Der versucht mich ja auch ständig irgendwie, ich möchte das ja gerne, aber ich kann das nicht. Also ich finde, vor allen Dingen, da die ganze Sache noch so frisch ist, hast du auch erstmal ein Recht auf deinen Hass, finde ich. Vielleicht entwickelt sich das in ein paar Jahren in eine andere Richtung. Es wäre dir auch zu wünschen, weil das haben wir gestern ja auch gehört, Hass ist kein guter Lebensbegleiter. Ja. Aber im Moment, glaube ich, ist das sehr nachvollziehbar und auch sehr gesund, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich wirklich recht habe. Nach meinem Gefühl finde ich, ist das in Ordnung so, jetzt auch richtig Hass zu empfinden und Wut. Ja, ich meine, ich kann da jetzt auch nur Ja zu sagen. In der Regel vom Verstand her sage ich, sollte man es nicht tun. Nee, aber der Verstand setzt da ja aus. Aber der setzt aus. Ja. Das kann man machen, was man will. Schlimme Geschichte und schweres Schicksal, das euch da getroffen hat. Ja, finde ich auch. Lieber Jörg, ich wünsche dir alles, alles Gute. Gute Besserung. Okay. Ich möchte dich bitten, herzliche Genesungsgrüße auch an deine Freundin Petra von mir auszurichten. Ja, danke schön. Alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jeanette ist jetzt dran und Jeanette ist, wie alt ist sie denn? 18 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hi. Hi, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, meine Brüder hassen mich. Deine Brüder? Wie viele Brüder hast du denn? Ja, insgesamt 4, aber 2 hassen mich. Wie alt sind die? Einer ist 24 und der andere ist 31. Mhm. Und seit wann hassen die dich schon? Die hassen mich, seitdem ich mal durch die Scheibe geflogen bin. Wie? Ja, klingt ja eher spaßig. Ja. Wann und warum bist du durch die Scheibe geflogen? Ja, es war so. Also ich habe einen Mann, ja. Der heißt Manfred. Ich habe erst jetzt am 29. Oktober geheiratet. Ich gratuliere. Dankeschön, Domian. Alles Gute. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn geheiratet. So. Mhm. Davor haben sie ihn auch noch akzeptiert und haben gesagt, ja gut, er arbeitet viel und er ist gut zu unserer Schwester. So. Dann waren wir mal einen Abend alleine denn zu Hause und wir haben eine sehr kleine Wohnung, da habe ich das Bett ausgezogen und dann bin ich gestolpert und bin dann durch die Balkonscheibe gefallen. Kann ja mal passieren, genau, Domian. Dumme Geschichte, so. Aber kann passieren, ja. Ja, so, und dann hatte ich eine sehr, sehr schwere Verletzung am Arm gehabt, das heißt sehr schwer, aber musste genäht werden und ich hatte Glück gehabt. Ja, und dann hat mein Mann meinen Vater angerufen, damals war es noch mein Verlobter. Mein Vater kam dann ins Krankenhaus und hat uns auch nicht reden lassen und hat uns einfach nicht aussprechen lassen und dann hieß es immer, ja, wenn du mit dem Mann zusammen bleibst, dann bin ich nicht mehr dein Vater und so. Mhm. Ja. Also unterstellen die jetzt, dass dein Mann dich da reingestoßen hat in die Scheibe oder ja, was? Ja, genau, dass er mich da reingeschubst hätte. So, und mein 31-jähriger Bruder, an diesen Mann hänge ich sehr. Der hat mir sehr, sehr viel in meinem Leben geholfen. Der Bruder? Der Bruder, ja. Ja. Und er tut mir verdammt weh. Und der hat mich nie zu Wort kommen lassen. Der hat nie irgendwie, hat er gesagt, sag mir mal, wie das passiert ist. Er hat es nur durch meine Mutter erfahren und durch meinen Mann. Jetzt sag mir nochmal, du hast gerade die Situation beschrieben, dass du dir die Couch ausziehen wolltest, ne? Ja, genau. Für wen wolltest du die jetzt nochmal ausziehen? Ja, für uns beide, für mich und für meinen Mann. Für den Verlobten, der damals mein Verlobter war. Ja, genau, der war damals mein Verlobter. Mhm. Genau. Also du kannst aber jetzt ganz definitiv mir hier sagen und vor ganz vielen Leuten, es war ein dummes Missgeschick. Genau. Mein damaliger Verlobter hat keine Gewalt ausgeübt oder mich reingestoßen oder mich gar geschlagen oder irgend sowas. Nee. Überhaupt nicht. Niemals. Aber die Brüder sind der Auffassung, da stimmt was nicht. Genau. Mhm. Und ich hasse dafür meine Brüder, die lassen mich ja noch nicht mal, die hören mir ja noch nicht mal zu. Aber es ist doch schon seltsam, wenn du eigentlich vorher ein gutes Verhältnis zu denen hattest, wenn du sogar sagst, der 31-jährige Bruder ist ein wichtiger Mensch in meinem Leben, dann muss doch zwischen dir, du bist ja nun auch, kein Kind mehr, muss doch auch ein Vertrauensverhältnis bestehen. Und dann müssen die dir doch eigentlich auch glauben, wenn du sagst, nein, das war ein Unglück, das verstehe ich gar nicht. Ja, dann kam das ja noch mit der Hochzeit alles dennoch, haben sie denn erfahren und so. Und dass ich denn jetzt auch noch ein Baby von meinem Mann kriege. Mhm. Ich bin schwanger. Mhm. Und damit sind sie denn überhaupt nicht klar gekommen. Und dann habe ich versucht, mein Mann, Domian, war so ehrlich und hat jeden aus der Familie angerufen und hat gesagt, eure Schwester ist durch die Scheibe gefallen. Sie liegt im Krankenhaus, ihr könnt sie besuchen kommen. Und dann hieß es nur, und seit diesem Tag an gehen meine Brüder davon aus, weil die mit meiner Mutter gesprochen haben und haben gesagt, der Manfred, ist mein Mann, würde Jeanette Tag und Nacht schlagen. So, ist denn irgendwann früher mal, noch als ihr verlobt wart, ist da mal irgendwas vorgefallen, dass dein Verlobter doch mal die Hand hat ausrutschen lassen? Nie. Nie? Nee, die haben ihn auch immer akzeptiert. Aber wie kann man denn überhaupt auf die Idee kommen? Wenn, ich dachte jetzt gerade, wenn sowas vielleicht schon mal passiert ist, dass man dann so eine Vermutung vielleicht aufbaut, kann man ja verstehen. Aber wenn nie sowas, ich verstehe, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Da muss da irgendwas anderes im Hintergrund sein. Was ist denn deine Vermutung? Wieso sind die so starrsinnig? Meine Vermutung ist, die kommen damit nicht klar, dass ich 18 bin, geheiratet habe, dass ich schwanger bin, ne? Und die suchen jetzt einen Grund, um das alles malig zu machen. Ja, ich denke mal. Und die wissen auch, dass sie mir viel wert sind. Und ich will immer reden und rufe an und jeder sagt, ruf nicht an. Ich bin dieses Jahr 18 geworden, sie haben mir nicht gratuliert, sie haben mir nicht zu meiner Hochzeit gratuliert, gar nicht. Und das tut mir verdammt weh. Weil die ja auch nicht von mir das gehört haben, wie das passiert ist. Jeanette, ja. Ich habe jetzt gerade hier auf meinem Monitor was gelesen. Ja. Dein Freund, Mann heißt ja Manfred oder Manni, ne? Ja. Und der ist jetzt irgendwie auch am Telefon. Weißt, weißt du das? Keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt auch ganz baffi. Ich hab ihn eben angerufen, hab gesagt, ja, der Domian hat mich angerufen und war voll happy und hat er gesagt, aha. Ja, ich hab dich nicht angerufen. Du hast ja hier erst vermutlich angerufen. Ja, ich hab euch versucht. Also, ist da jetzt ein Manni? Ist der Manni jetzt da? Hallo? Ja? Ja, das ist ja verrückt. Ja, ich bin da. Manni, du bist der Mann von Jeanette. Richtig. Das ist ja Zauberei. Wie kommt das, dass du jetzt auch hier, hast du dich auch hier bei mir gemeldet im Hintergrund? Ja, das ist folgendermaßen. Die hat dich angerufen, dann ist sie zurückgerufen worden und daraufhin hat sie mich angerufen. Ja, wunderbar. Brauchen wir jetzt gar nicht alles so ist es irgendwie in die Gänge gekommen. Hat wunderbar geklappt. Ja. Das ist sehr schön. Also, jetzt interessiert uns natürlich wirklich auch sehr brennend deine Version. Wie ist das passiert da mit der Scheibe? Also, war folgendermaßen. Ja, wie gesagt, sie wollte das Bett machen und ich saß im Sessel und dann ist sie gefallen und durch die Scheibe, wir haben eben ein ganz kleines Apartmentzimmer und dann ist sie eben durch die Scheibe gefallen. So, ich habe sie dann eben halt noch Erste Hilfe geleistet und alles, was man halt machen kann, habe den Krankenwagen gerufen, sind im Krankenhaus. Du gibst mir jetzt dein Männer-Ehrenwort. Das ist wirklich nichts passiert. Dass nichts passiert ist. Du hast sie nicht gestoßen, ihr habt keine Streiterei gehabt, nichts. Nein, ich würde nie eine Hand gegen meine Frau erheben, das weiß ich aber auch selber. Ja, du liebst die Jeanette und ihr seid ein glückliches Paar. Und sonst hätten wir nicht geheiratet. Er hat ja nicht geheiratet und jetzt kriegt ihr sogar Nachwuchs, was dann auch eine schöne Sache ist. Ja. So, ja. Und jetzt hast wie schätzt du denn die Situation mit den Brüdern ein? Das ist für dich ja auch sehr belastend. Ja, aber das ist folgendermaßen. Ich habe den Bruder Bernd, das ist also der jüngste Bruder von den Geschwistern, ein einziges Mal in meinem Leben gesehen und das war voriges Jahr Weihnachten, am ersten Weihnachtstag. Wir haben uns prächtig unterhalten, war gar keine Frage. Wir haben einen schönen Abend, also schönen Vormittag zusammen verbracht, beim Essen und so. Ja, und dann haben sich die Wege getrennt, weil wir noch woanders hin mussten. So, seitdem habe ich ihn nie mehr wieder gesehen. Aber wie kommt das? Wieso habt ihr euch denn nicht dann öfters getroffen, wenn du mit Jeanette so eng zusammen warst schon? Jetzt im Sommer mal irgendwo. Ich hab's jetzt nicht richtig verstanden. Nee, wie das kommt, dass ihr euch dann nur einmal und dann das auch noch voriges Jahr Weihnachten. Ja, wir sind kurz vor Weihnachten erst zusammengekommen. Ja gut, aber da liegt ja jetzt ein ganzes Jahr dazwischen. Warum habt ihr euch nicht mal getroffen und was gemeinsam gemacht? Ja, weil der Kontakt war einfach nie da. Die haben sich von dem ersten Tag an, wie wir die gesehen haben, wir sind kurz vor Weihnachten zusammengekommen, haben wir uns gesehen und seitdem an haben wir uns nie mehr wieder gesprochen, weil direkt was Negatives hinterher kam. Das hieß also, ich wäre der absolute Unterstützungsladen, weiß ich, was der Bruder da geäußert hat. Manni, warte, die Jeanette wollte was zu sagen. Ja, weil die gesagt haben, er würde mich schlagen und das ist absolut der Schwachsinn, ne? Also, das heißt schon, ganz klar kann man sagen, dass von Anfang an die Nase gerümpft haben über diese Beziehung, ne? Ja. Und du leidest jetzt sehr, Jeanette, klar, es sind deine Brüder und für Manni ist es auch eine belastende Situation, wenn du leidest. Ne? Ja. Schöner wäre, wenn man in der Familie gemeinsam halt sich auch treffen würde und gemeinsam auch was zusammen tun könnte. Genau. Ich glaube, dass man da gar nicht im Moment, dass ihr das gar nicht erzwingen könnt, die Harmonie oder das Glück. Ja. Vielleicht, man kann ja hoffen, dass wenn das Kind da ist, dass durch das Kind vielleicht diese ganze Aversion und die ganze Spannung aufgebrochen wird. Ich meine, du hast ja jetzt so oft, wie du sagst, schon angerufen und Manni hat gesagt, hier so und so, ich habe es erklärt, so und so ist es passiert. Ich glaube, dass ihr gar nicht mehr machen könnt. Ich glaube, eure Hände sind wirklich gebunden. Ja. Ihr habt denen signalisiert, wir möchten mit euch ein gutes Verhältnis haben. Ne? Ja. So ist es doch gewesen. Ja. Du kannst ja immer wieder mal anrufen und sie auch auf dem Laufenden halten, wie es mit der Schwangerschaft aussieht. Und wenn das Kind da ist, lad sie einfach mal ein zu euch nach Hause. Vielleicht kann man ja hoffen, dass in Anbetracht des Kindes, wenn sie es sehen, dass die Friedenspfeife geraucht wird. Ja, hoffentlich. Vielleicht könntest du dann das oder Manni auch nochmal so sagen, dass das doch ein guter Anlass wäre, so eine Geburt und eine Feier, jetzt endlich zu sagen, wir sind eine Familie und wir halten zusammen. Ja, darf ich das nochmal sagen? Ja, klar. So, gut, ich finde uns gut, der Kontakt da. Warum sind die dann noch nicht mal zur Hochzeitsfeier gekommen? Die haben alle eine Einladungskarte geschrieben und keiner ist gekommen. Ist traurig. Meinen Sie, da kommen die dann, wenn das Kind da ist? Ich weiß es nicht, Mann. Ich meine, du kannst mich auch duzen, ich duze dich ja auch. Ich weiß das nicht, aber ist es nur so eine Hoffnung von mir oder eine Idee? Vielleicht, wenn das Kind da ist, dass vielleicht die Herzen ein bisschen aufgebrochen werden. Aber ihr könnt nicht mehr unternehmen jetzt, ihr könnt das nicht erzwingen. Nee, das wollen wir ja auch gar nicht. Nur wie, ist einer der von drei Brüdern, ne? Mhm. Und mit dem verstehen wir uns hervorragend. Wir treffen uns regelmäßig, wir gehen abends gerne mal weg und so. Nur warum eben halt die anderen zwei Brüder nicht? Und das ist mir irgendwie ein bisschen zu hoch. Ist mir auch zu hoch. Wie gesagt, lasst mal ein bisschen Zeit vergehen, vielleicht wächst ein bisschen Gras über die ganze Angelegenheit. Wie ist denn überhaupt die Schlussfrage noch, die Stellung der Eltern, die Position der Eltern? Die kommen damit gut parat, kann ich eigentlich nur sagen. Ja, es ist also nur auf die beiden Brüder bezogen. Ja. Vielleicht könnt ihr sie weich kochen, wenn da so ein süßer kleiner Spatz sitzt und er sie anlächelt, vielleicht klappt es dann ja. Ja, also wir wünschen euch beiden das und Jeanette für die Schwangerschaft alles Gute. Dankeschön. Und für eure Ehe alles Gute. Ja, wir beide. Ich liebe dich. Dankeschön. Ja. Lass das den Manni nicht hören. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir Sarah. Sarah, du bist da. Ja, hallo. Wie alt bist du? 15 Jahre. Ja. Das ist ja toll. Ja. Ja. Und was unterhalten wir beide uns jetzt? Über meinen Freund. Mit deinem Freund? Ja. Was ist mit dem Freund los? Also, ich hoffe, dass du ganz groß verliebt bist. Ja, bin ich, auf jeden Fall. Seit wann? Seit 3 Wochen. Hey, eine ganz junge Liebe. Ja, stimmt. Wie alt ist er? Er ist 18. Hey, das ist ein alter Freund, ne? Ja, ach, ist er nicht zu alt. Nee, nein, ist ein reifer Mann. Das ist natürlich interessant für ein junges Mädchen mit 15 Jahren. Ja, stimmt. So, aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Nee. Was denn? Also mein Freund und ich, wir sind jetzt 2 Wochen zusammen. Er ist Stefan, ne? Stefan, ja. Ja. Und die Woche am Dienstag, ne? Sonntag soll ich zu ihm kommen. Ne? Und ich konnte nicht gehen, weil ich krank war. Ja. Ich kann ihn auch nicht erreichen, weil er kein Telefon hat, gar nichts, ne? Wie, er hat kein Telefon? Gibt's das noch? Ein Mann ohne Telefon. Ja. Ohne Handy. Ohne Handy. Na gut. Auf jeden Fall wohnt er bei seinen Eltern, ne? Ja. Und Samstag war ich noch da bei ihm. Und da habe ich gesagt, ich komme Sonntag. Er konnte natürlich nicht gehen. Konntest du nicht gehen, du warst krank und konntest ihn auch nicht erreichen? Nee. Und jetzt bin ich Dienstag hingegangen. Er hat mich auch gehört, wie ich im Flur gesprochen habe zu ihm, ne? Weil ich wusste, er war da. Weil ich ihn immer gehört habe. Und ich habe einen Brief geschrieben unter die Tür gesteckt, ne? Ich habe gesagt, mach doch bitte mal auf, ich will mal mit dir reden, ja? Ne? Ja. Er konnte nicht, er hat nicht aufgemacht. Und du bist ganz sicher, dass er da war? Ja, sicher. Also ich habe ihn immer gehört. Wie hast du ihn in atmen gehört oder sprechen gehört? Oder wie? Ja, ich habe ihn richtig immer laufen gehört, das Knallen immer gehört. Ich wusste, dass er da war, weil die Mutter ist immer arbeiten. Ach so. Bis 9 Uhr. Aber du hast den Brief unter Tür hergeschoben. Ja, richtig. Was hast du in den Brief reingeschrieben? Die Erklärung, warum du nicht gekommen bist? Nee, konnte ich ja nicht. Ich wollte erst mit ihm reden. Ja, was stand in dem Brief denn drin? Also ich habe geschrieben, Stefan, mach doch mal bitte die Tür auf. Ja. Ich bin Sarah, ne? Ja. Und er hat nichts von sich hören lassen dann. Ja, das hast du so gesagt. Das stand nur in dem Brief drin. Genau. Ach so. Also, das ist ja nur eine komische... Aber ich muss ja nur nachfragen, wie kommt denn das, dass auch die Familie kein Telefon hat? Ich weiß nicht. Er hat früher zu viel rumtelefoniert und deswegen haben sie das Telefon abgeschafft. Ach so, das kann natürlich sein, ja. Ja. Das ist aber eine ganz blöde Situation. Frisch verliebt. Ja, stimmt. Einmal eine Sache dumm gelaufen, die Verabredung nicht eingehalten, du warst krank. Und jetzt ist er wahrscheinlich beleidigt, ne? Ja, stimmt. Aber Sarah... Wenn du schon dahin gegangen bist, dann hättest du doch, naja gut, das wusstest du vielleicht vorher auch nicht, dass es so abgeht, aber du hättest doch in den Brief reinschreiben können, die Erklärung, warum du nicht gekommen bist. Ja, stimmt. Ja, ich war zu klein. Du hast Telefon, dumme Frage, wir unterhalten uns ja jetzt auch. Genau. Also er könnte dich irgendwie erreichen, ne? Ja. Dann hätte er ja auch mal anrufen können. Ja, genau. Sag mein Gott. Ach, der ist zu feige. Also ich kenne ihn schon seit 2 Jahren, ne? Am Anfang eine Kirmes, wo uns kennengelernt haben, waren wir auch schon zusammen eine Woche. Ja. Ne? Ja, aber jetzt hat es dann doch irgendwie geschnackelt bei euch. Was findest du denn so toll an ihm, wenn du ihn so lange schon kennst und jetzt dann doch zugepackt hast? Ja, Ist er denn süß? Früher hat er mich verarscht immer, ne? Ja. Und dann dachte ich, ich schieße ihn in den Wind, ne? Ja. Aber nach 11 Monaten habe ich mich mit seinem Kollegen verabredet, meinem besten Freund, meine ich, ne? Dem Pierre. Und auf einmal war ich bei dem Pierre in der Wohnung, da kam er wieder, ist er wieder aufgetaucht nach 11 Monaten. Und da hast du gedacht, ist doch gar nicht so schlecht, der Typ. Ja, stimmt. Also er gefällt dir äußerlich auch gut. Ja, sicher. Ist ein süßer Junge. Ja, stimmt. Und eigentlich auch ein netter Kerl. Ja. Jetzt kann das natürlich sein, jetzt wird der sich Gedanken machen, wieso ist Sarah nicht zu der Verabredung gekommen. Kann ja, sein, ne? Ja, stimmt. Und jetzt ist das vielleicht eine Verkettung von Missverständnissen. Diese Missverständnisse müssen jetzt ganz schnell ausgeräumt werden. Ja, stimmt. Nur habe ich einmal die Hoffnung, dass Stefan, so heißt er, ne? Ja, dass richtig. Stefan ja vielleicht, wenn er schon kein Telefon hat, aber ein Radio oder ein Fernseher hat. Und heute Nacht zufällig... immer. Ehrlich? Ja. Ja, dann sprich ihn bitte jetzt an, Sarah. Okay. Jetzt sofort, okay. Ja, er hört zu. Ja, Stefan Sieburger, ne? Mhm. Stefan Sieburger, der wird aus Gelsenkirchen. Ja. Ich wollte mich bei dir entschuldigen und ich wollte morgen Abend kommen. Also. Morgen Abend? Ja, bitte, Stefan, mach die Tür auf. Ja, bitte, Stefan, bitte mach morgen Abend die Tür auf. Die Sarah war nur krank und sie konnte nicht kommen. Es steckt nichts Böses dahinter, ne? Genau. Und morgen Abend willst du kommen? Ja, wollte ich. Um wie viel Uhr denn? Ja, so um 7 Uhr, weil die erst auf Schalke gehen wollen. Ach so, ja. Ne? Ist klar, ja. Also morgen gegen 7. Ja, sicher. Klingelt's bei euch, Stefan. Und dann musst du bitte aufmachen und Sarah noch eine Chance geben. Guck genau. Mal, es tut ihr da so leid und sie möchte so gerne mit dir zusammen sein. Und, ja, stimmt. Wir haben doch gerade gehört, dass ihr Herz schlägt für dich. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Dein Herz schlägt vielleicht für Schalke, Stefan, aber vielleicht auch für Sarah. Und dann müsst ihr euch da irgendwie zusammentun. Das stimmt. Bist du ganz sicher, dass ihr jetzt zuhört? Ja, auf jeden Fall. Ah, ja. Der nimmt mich eigentlich jeden Abend, hört der Domian. Der wird jetzt wahrscheinlich... aus allen Wolken gefallen sein zu Hause in Gelsenkirchen, als er dich gehört hat. Weil an den Abend, wo wir uns wieder getroffen haben, ne? Ja. Hat er zu mir gesagt, ich liebe dich. Ah. Ja. Ja, nee, das werden wir schon wieder hinbiegen. Also, ja, Stefan. Stefan, wenn du morgen nicht aufmachst, dann komme ich übermorgen bei euch vorbei in Gelsenkirchen und wasch dir wirklich den Kopf. Ist das klar? Sarah, danke, ja? Wenn er nicht aufmacht, ne? Ja? Rufst du bitte am Montag hier nochmal an. Ja klar, mache ich. Und dann blamieren wir den Jungen so nach Strich und Faden hier. Das machen wir. In aller Öffentlichkeit. Auf jeden Fall. Toll, toll, toll. Danke. Tschüss, Sarah. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Ja. Jetzt haben wir Willi. Willi ist 62 Jahre. Morgen, Willi. Guten Abend, oder morgen. Ja, eher schon guten Morgen. Ja, wollen wir so sagen, ich war schon gut... 17 Minuten im Jenseits und habe mit Engel Nummer 4 Kaffee getrunken. Ja, da lacht er. Ja, 17 Minuten im Jenseits. Ja. Und mit Engel Nummer 4. Ja. Wie hieß Engel Nummer 4 denn? Ach, das sage ich nur so. Also ich will sagen, ich war wirklich oben. Du warst wirklich oben? Du warst schwer krank, einen Unfall gehabt oder was? Ja, ich bin auf der Straße oder irgendwo bin ich zusammengekracht. Mhm. Am Anfang haben die Gelehrten sich drum gestritten, ist es jetzt Kammerflimmern gewesen oder ein Herzinfarkt. Ja. Jedenfalls jetzt später habe ich, das war im Juni gewesen, ne, und jetzt habe ich aber schon Beipässe gekriegt. Ne. Also du bist ja sofort ins Krankenhaus gekommen, Intensivstation, Koma. Ja, da habe ich jemand gefunden, hat einen Rettungswagen benachrichtigt und aus den Akten geht hervor, das haben sie mir vorgelesen. Also ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Ja. Ne, ich habe mir vorgelesen, ich hätte 6 Minuten und das ist das große Glück, einen gab, der von der Wiederbelebung und so große Ahnung von hatte. Also du warst klinisch tot eine Weile. Ja, ja. Ne? Und dann hat der Notarzt 11 Minuten gebraucht. Ich habe ja hier an der linken Seite hier also 5 oder 6 so Flatschen gehabt von dir hier. Von den Elektroschockern. So, das ist jetzt so ein, man sagt das ja so Nahtodeserlebnis. Ja, ja. Beschreib doch mal, was du erlebt hast. Leute sagen ja, dass sie viele Farben sehen und ein Tunnel und so. Wie war das bei dir? Nein, ich habe keinen Tunnel. Ich war praktisch, wenn du so sagen willst, im Paradies. Dagegen ist hier unten, hier ist die Hölle. Was ich erlebt habe da. Ja, die Menschen, die ich gesehen habe. Im Paradies? Ja. Also wollen wir es so mal nennen. Ja. Nennen wir es mal, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Aber was hast du denn da genau gesehen? Ja, es waren Menschen da, die waren alle freundlich, die haben einen umarmt, haben einen gestreichelt. Waren die Menschen angezogen? Ja, die waren angezogen. Ja. Aber so lange Gewänder gehabt, also, du kennst doch die Hippie-Zeit. Die Hippie-Zeit, ja, so sahen die aus, Hippies. Und so in diesem Stil, alle freundliche Hippies, die haben ja keinem was zu leide getan. Und wie sah das so landschaftlich aus? War das eine Wiese? Wie so eine Wiese, aber ich hab keine Häuser gesehen. Mhm. Ich habe auch keine Straßen gesehen, praktisch, wenn man so, so in unserem Sinne. Und da gingen Menschen in langen Gewändern, die freundlich zu dir waren. Haben, ja. haben die was zu dir gesagt? Ja, komm zu uns, zu uns hier, hast Glück gehabt, du kommst zu uns, hier sind die Gesalbten, sagten sie. Ich weiß nicht, was sie sein soll. Was weiß ich noch. Was hast du noch gesehen da? Ja, und dann habe ich den Gott gesehen. Du hast Gott gesehen? Den Mann. Den Mann Gott? Also? Also Gott sei Dank, das ist der Beweis. Gott ist ein Mann. Ja. Und der hat, das weiß ich, was er anhatte, an die Füße. Ja, was hat er an die Füße? An die Füße hat er praktisch nur eine Sohle gehabt. Ja. Und mit so Riemchen, die gingen durch die Zehen. Gott hat eben nicht viel Geld. Nein, ich weiß nicht. Ich habe ihn nicht nachgefragt. Ich habe nicht gefragt, was er verdient. Wie sah er im Gesicht aus? Also nicht so lang Bart, wie er so auf die Bilder ist. Nee. So eine Art, so man sagt, wie so ein Rasputin-Bart. Ja, ja. Verstehst du, so ein Dreiviertel lang so vielleicht. Also, dünne Sohlen, keine Birkenstock-Sandalen, aber die Richtung. Ja, ja. Ja, und auch ein wallendes Gewand. Ja, also wallend will man nicht sagen. Das Gewand, war, das Gewand so, einfach. So sackartig. Ja, also, was hat denn jetzt Gott zu dir gesagt? Ja, er war eigentlich ganz schön erzürnt hier bei uns, was wir hier unten treiben. Ja, das wäre ich an Gottes Stelle auch. Ja, was wir hier treiben, wir würden unser Wissen und was er uns, würden wir dafür verwenden, um Sachen zu produzieren, um andere umzubringen. So, irgendwann war aus mit lustig, Schluss mit lustig, ne? Dann wurdest du wieder zurückgeholt auf die böse Welt. Ja, und als ich dann wirklich wie wach wurde, wollte ich nichts von mir wissen. Neben mir saß meine Frau, die hatte meine Hand gestreichelt. Später hat sie immer gefragt, warum hast du meine Hand immer weggezogen? Ja. Nee? Ich wollte da nicht wieder hin. Ich war hier unten, das war kalt. Die andere Apparaturen, die ernste Gesichter, also, ich meine, das ist vielleicht jetzt auch so eine Fantasie, die man in, um es jetzt mal ein bisschen ernster zu sagen, vielleicht auch eine Fantasie, die man in solche extremen Sterbesituationen hat, die du da hattest, die du gerade beschrieben hast. Was aber wirklich alle Leute sagen, die so etwas erlebt haben, die sagen alle, ich wollte nicht mehr in das Leben zurück. Nee. Das ist ja schon interessant. Ehrlich? Also ja. Das sagen, durchgängig alle sagen das. Ja. Hier unten. Also du warst fast schon unglücklich, dass du wieder wach wurdest und. Wenn du so willst, ja. Jetzt im Moment nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, Willi, wenn man einmal so ein positives Erlebnis, das hast du jetzt subjektiv für dich so, ich will mich da nicht über lustig machen, das hast du so erlebt und so muss man das halt ernst nehmen. Ja. Das muss dir doch eigentlich die Angst vor dem Tod sehr reduziert genommen haben, ne? Ich habe keine Angst mehr. Guck mal, ich bin operiert worden jetzt, am 30. September. Ja? Da habe ich noch, wie die Ärzte jetzt um mich rum waren und wie es die ganze Ärzteschaft schon mit ihren Tüger da und wollte mich zum Operationssaal reinfahren, aber ich gesagt, stopp, sag, jetzt erzähle ich euch so einen Witz. Da habe ich den ersten Witz erzählt, da haben die erstmal gedacht und sage ich so, und jetzt ab auf die Schlachtbank. Da wächst mal die Messer. Sag, ich habe keine Angst. Sag, wenn es schief gehen sollte, sag, ich vertraue euch, ich habe Vertrauen zu euch. Hat zigmal gut gegangen, wird bei mir auch gut gehen. Wird es nur mir leid tun, nur meine Familie. Mir selbst persönlich habe keine Angst. Du hast jetzt ja so Gott in der Gotteserscheinung gehabt und hast gerade so ein bisschen auch flapsig gesagt, ich habe mit dem Engel so und so gesprochen. Ja, ja. Bist du denn so dein Leben lang ein sehr religiöser Mensch gewesen oder nicht so sehr? Ich bin konfirmiert, aber weiß nicht, wann das letzte Mal in der Kirche war. Also nichts Besonderes, das Übliche. Nein, so, aber ich, man sagt, ich lebe eigentlich, man sagt, christlich, ich tue kein anderer was Böses und so, ich achte die Menschen und so, nicht, dass ich immer sage, jetzt einen anderen hingehe und dann, Ja, jetzt sind wir natürlich alle noch interessiert, welchen Witz du den Ärzten erzählt hast vor der Operation. Nee, den darf ich aber hier nicht erzählen. Den darfst du nicht erzählen? Nein, der war nicht, stell ich nicht stuben rein. Ah, kann man eigentlich auch hier erzählen, aber vielleicht, wenn du es selbst schon ehrlich? So magst. Ehrlich? Ja, erzähl mal. Wir sind ja unter uns, es ist so spät nachts, da können wir das machen. Da saß ein Bärchen auf der Bank, ganz junges Mädchen und ein Junge, ne? Ja. Und die Mutter, die war erst 16, und die Mutter hatte immer gesagt, du darfst nicht mit den Jungen, du musst mir alles immer erzählen, wenn du mal mit den Jungen ausgehst. Ja. Naja, jetzt kam dann, ich will es kurz machen. Ja. Jetzt kam sie nach Hause und hat sie das erzählt. Na, was war denn? Naja, wir haben da auf der Bank gesessen. Was hat er denn gemacht? Naja, der hatte mich geküsst und naja, da hatte mir oben an der Brust gespielt, hab mir den Büsten halt aufgemacht und dann ist er noch tiefer gegangen und hat mir an die, was hat er? Naja, der hat mir da unten einfach was reingesteckt. Mhm. Mein Gott, sagt die Mutter, ne? Sowas behält man aber doch wirklich für sich. Ja, das wollte ich auch, der hat es schon wieder mitgenommen. Warte, okay. Da haben die Ärzte erstmal abgelacht und dann haben sie sich aufgeschnibbelt. Und die waren wahrscheinlich in so einer guten Stimmung, das hat ja alles dann doch gut geklappt, ne? Ja, ich bin wieder alles bis jetzt, alles hundertprozentig. Ja, war ja am 30. September jetzt. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Nein. Also Willi, auch wenn du so ein gutes Erlebnis hast. Pass mal auf, Willi, ich wollte noch was sagen. Ja. Ich habe nämlich jetzt vorgestern einen Termin gehabt vom Gericht. Das ist im Januar passiert. Mhm. Da bin ich durch ganz dumme Sache da reingerutscht und ich wusste, dass ich nicht schuld bin. Mhm. Ja. Also das ist aber eine ganz andere Geschichte jetzt, ne? Die können, nein, das gehört dazu. Was gehört dazu? Was ich jetzt vorhabe. Mhm. Ich bin von Opfer zum Täter geworden. Mhm. Und die haben mich angezeigt. Jetzt ist die Verhandlung gewesen. Mhm. Das Resümee war, ich habe einen Anwalt gehabt, ne? Mhm. Die hat mittendrin, hat einen Kompromiss gemacht. Also, die andere Seite, also, die Gerichtsakten und so, das Gerichtskosten und so, ne? Mhm. Geht auf den Staat. Mhm. Die Zeugen gehen auf den Staat und ich sollte meine Sachen bezahlen. Also ganz fauler Kompromiss. Mhm. Die wollte mich einfach verurteilen. Ja. Jetzt haben wir aber die ganze Geschichte nicht so auf dem Plan. Ja. Ist auch egal. Du hast uns deine Hauptgeschichte erzählt. Das war schon sehr wichtig. Wenn du auch einen guten Eindruck vom Jenseits hattest, wünsche ich dir, dass du doch nicht so ganz schnell ins Jenseits kommst. Mach es dir hier noch ein bisschen schön bei uns. Ja, pass auf. Willi! Ich will die Sache ja nochmal aufrollen da für den Gericht. Willi, lass uns das jetzt nicht vertiefen. Dann, pass auf. Nee, das ist jetzt so kompliziert. Und dann gehe ich freiwillig wieder da oben hin. Nee. Das habe ich vor. Ach nee. Doch. Ach nee. Wenn die das nicht zurücknimmt, die Richterin. Ja. Also wenn die, also ich wenn bitte die meine dich, Kosten nicht auch übernimmt, ja? Willi, ich bitte dich sehr. Dann bin ich weg. Ach was. Ich bitte dich sehr, noch ein bisschen bei uns zu bleiben. Nee, da bin ich weg. Ach Willi. Ich tue die Sache noch mal aufrollen, das kann ich ja, weil ich ja nicht, ich muss was bezahlen, bezahle ich dann nicht mehr, wird wieder aufgeholt. Also ich finde, dass du ein netter Mann bist und dass du noch eine ganze Weile hier die Menschen belustigen aber, solltest. Aber ich lasse mich nicht, ich habe Recht und dann das will ich haben. Alles Gute, mein Lieber. Ja. Danke für deinen Anruf. Schönen Abend noch. Tschüss, Willi, tschüss. Ja. 1.38 Uhr und 48 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 53 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themen. Das heißt, ihr könnt ganz einfach bei mir anrufen, wenn ihr reden wollt, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Zampi, 28 Jahre alt. Ja. Schönen guten Morgen, Domian. Zampi ist ein Mann, guten Morgen. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, also ich habe meinen Bruder bestohlen, vorgestern. Mhm. Für eine Sache, die nicht nötig getan hat. Was hast du ihm gestohlen? Bargeld. Wie viel? 900. 900 Mark. Wo hast du es ihm gestohlen? Also, morgen kommt er wieder und er hat mir die Schlüssel da gelassen. Ich wohne zwei Straßen weiter und dass ich ab und zu mal reingucke. Ja. Und ich weiß auch, wo er sein Geld hatte. Mhm. Da habe ich das dann mir genommen. Und warum hast du das gestohlen? Ja, eigentlich für eine Sache, die nicht notwendig tut, aber ich wollte mal einfach mal meinen Wunsch erfüllen. Na, was ist denn das? Das war ein Dreier. Ein was? Ein Dreier. Ein Dreier? Also ich und zwei Frauen. Also für eine Sexgeschichte hast du das Geld ausgegeben? Ja. Du warst, hast du professionelle Frauen bezahlt dafür? Ganz genau. Hast du die nach Hause kommen lassen oder bist du irgendwo in ein Etablissement gegangen? Ich wohne in Hamburg. Ja. Und da ist es ja ohne Problem möglich. Mhm. Und die ganze Geschichte hat 900 Mark gekostet? Oder? 800 Mark. 800 Mark. Also wir damals 250, das waren dann 500. Und dann Sekt und so, ne? Das war dann für zweieinhalb Stunden, zwei Stunden ungefähr. Mhm. Was ist dein Verhältnis zu deinem Bruder eigentlich? Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Und was machst du vom Beruf? Ich muss mal so ein bisschen erstmal dich abtasten. Was machst du vom Beruf? Also mein Bruder? Nee, du. Ich bin Elektriker. Elektriker. Also du hast einen Job und auch ein normales Einkommen. Nein, seit einem Jahr arbeitslos. Mhm. Und ich habe auch schon mehrere Bewerbungen geschrieben und das hat alles nicht funktioniert so. Hast du eine Freundin, eine Frau? Eine Frau, ja. Ach, das ist eine Frau. Verheiratet. Die weiß von der ganzen Sache auch nichts. Nein. Mhm. Jetzt frage ich dich, in was in aller Welt, Zampi, welcher Teufel hat dich geritten? Wegen so einer Scheiße, auf Deutsch gesagt, deinen Bruder zu betrügen und deine Frau zu betrügen. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ich habe das schon so seit ein, zwei Jahren ist das so, dass ich das mal verwirklichen wollte, so mein Traum. Und also weißt du, generell will ich da gar nichts gegen sagen. Wir reden jetzt erstmal über die Geschichte mit deinem Bruder, mit deiner Frau, das ist noch ein anderes Bier dann wieder. Kann ich verstehen. Ist okay, wenn man so eine Sehnsucht hat. Aber wenn der Bruder einem das Vertrauen schenkt und die Schlüssel gibt und du diese letztendlich pupsigen 900 Mark herausnimmst, um dich von zwei Frauen verwöhnen zu lassen. Ach, ist doch ganz mies. Dann hättest du doch irgendwie das Geld irgendwie nebenher verdienen können und ich weiß nicht, irgendwie kriegt man doch 900 Mark zusammen. Das gibt's doch gar nicht, wenn du so scharf auf sowas bist. Ja, das ist ja eben nicht, das war jetzt nicht so der Fall. Und hätte ich das auch so gemacht, weil ich meinen Bruder auch nicht in der Hinsicht so enttäuschen möchte. Mhm. Und der ist auch erst morgen, also ist ja schon nach 12. Mhm. Späten Nachmittag kommt ja. So, jetzt ist das Kind liegt im Brunnen. Ne? Jetzt können wir, ich will jetzt keine großen schlechten Gewissen und Vorwürfe machen. Ich merke selbst, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Hast du, ne? Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommst du da raus, ne? Der merkt ja, das ja, wenn der... Ich hatte mir das so gedacht, dass, weil er auch in der ersten Etage wohnt so, und das von der Straße aus, und da ist die Scheibe, weil ich schäme mich so, dass ich wollte so einen Einbruch sofort. Nein! Dass er nicht auf mich kommt. Nein, du reizt dich ja immer mehr rein, Zampi. Du reizt dich immer mehr rein. Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, oder ich habe schon mit den Gedanken gespielt, dass ich sage, ich habe es genommen für eine Versicherung, oder? Ja, vielleicht eher sowas. Vielleicht eher sowas. Aber sag auf jeden Fall, dass du es genommen hast. Sag es ihm. Und sag, dass du dich bemühst, das in Raten zurückzuzahlen. Vielleicht ist es klüger, ihm gar nicht zu sagen, für was du es genommen hast. Vielleicht irgendwann später mal. Aber nicht noch einen Einbruch vortäuschen und so. Dann verkompliziert sich die ganze Sache immer noch mehr und das wird immer schlimmer für dich, dein ganzes Lügenkonstrukt. Ja. Also wenn jetzt dann auch raus damit und sagt, dass du es genommen hast und denk dir von mir aus irgendwas aus, was vielleicht ein bisschen einleuchtend ist, wozu du das genommen hast. Ist das Verhältnis denn zu dem Bruder so eng, dass du ihm vielleicht sogar die ganze Wahrheit sagen könntest? Ja, könnte ich. Mhm. Also der würde nichts sagen und lebt dein Bruder alleine oder hat er auch eine Familie, eine Frau? Nein, der hat eine Freundin zur Zeit, aber der wohnt keine alleine. Beziehung. Mhm. Ja, der wohnt alleine. Mhm. Ich meine, also, das Allerbeste wäre natürlich Zampi, wenn du es ihm ganz ehrlich sagen würdest. Kannst du ihm sagen, ich hätte so einen Druck in der Hose und ich hatte mal so Bock drauf, das zu machen. Ja, gut, das könnte ich schon machen, aber irgendwie habe ich ihn ja doch bestohlen. Ja, hast du. Gibt's gar nichts zu reden. Hast du gemacht, du hast da auch eine Schuld auf dich geladen, aber die Schuld kannst du nur loswerden, indem du jetzt in die Offensive gehst und nicht den Schwanz wieder einziehst. Vielleicht kannst du es wieder gut machen. Ich glaube ja, wenn man, Ehrlichkeit ist eine entwaffnende Geschichte, wenn Menschen ganz ehrlich sind. Wenn du da vor ihm sitzt und sagst so und so, pass auf, ich muss dir das gestehen, es wird nie wieder vorkommen. Ich habe dein Vertrauen ganz groß missbraucht, aber so und so und so. Ist das viel beeindruckender, als wenn er das irgendwann mal rauskriegt. Verstehst, ne? Ja. Aber der wird mir dann bestimmt auch nicht mehr so schnell vertrauen, ne? Damit musst du jetzt leben, ja. Das hast du dir eingebrockt. Dieses Vertrauen musst du wieder allmählich aufbauen, dass du es kaputt gemacht hast. Aber nur, das ist der richtige Weg, glaube ich. So, jetzt nochmal mit der Frau. Wieso hast du, ist das, läuft denn die Beziehung nicht gut, dass du so eine... Sehr gut. Sehr gut sogar. Mhm. Aber du hattest einfach mal Bock, sexuell was ganz anderes zu machen. Ja, einfach mal. Ich hatte nicht den Mut, um mit meiner Frau darüber zu sprechen, dass ich das mal möchte. Mhm. Und dann mal vielleicht irgendjemand mit einbezieht oder... Und da habe ich dann das eben mir so woanders geholt. Mhm. Wäre vielleicht wirklich dann auch nicht, wenn du sagst, das ist sehr gut, das ist ja auch ein hoher Wert, ne, wenn man eine gute Beziehung hat. Ja. Und du solche sexuellen Gelüste hast, mal ein bisschen vorzutasten, du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, ob sie nicht vielleicht auch solche Gelüste hat. Und man das vielleicht mal gemeinsam machen könnte irgendwo. Ja, ich glaube nicht, nein. Das ist so ein häufiger Typ und die ist auf mich fixiert, Wie war das denn jetzt überhaupt für dich, die Geschichte? Also, war gut. War gut. Ja. Aber ich hoffe jetzt nicht so gut, dass du in Versuchung gerätst, das dann demnächst wieder zu veranstalten. Ich wollte das eigentlich nur mal erleben. Mhm. Mhm. Aber es war so gut, dass ich mir überlegen könnte, das nochmal zu machen. Aber es muss nicht sein. Wenn es nicht sein muss, pass auf, wenn es nicht sein muss, dann mach es auch nicht. Dann gefährde nicht deine Beziehung, die Verbindung zu deiner Freundin, zu deiner Frau. Ja. Denn das ist so eine Verletzung und du hintergehst sie ja genauso. Mhm. Ne? So, jetzt aber offene Karten dem Bruder gegenüber. Werde ich heute machen. Karten auf dem Tisch. Das ist ganz schlimm für dich und du wirst wahrscheinlich mit zitternden Händen und Knien da sitzen, aber nur so geht es. Und vielleicht unter Brüdern, wenn man ein gutes Verhältnis hat, muss das auch vielleicht mal möglich sein, dass man das auch verkraftet, so einen Vorfall. Hm? Ich werde das mal so probieren. Ich wünsche dir, dass er nachsichtig ist und dass er dir nochmal eine Chance gibt. Das wollte ich eigentlich nur so mal mit dir drüber reden, weil so Einbruch, Vortäuschen ist ja dann, dass ich dann... Ja, nicht, das war. Nein, bitte mach es nicht. Bitte mach das auf keinen Fall. Dann mach ich das mal so. Nein, ja. Wie du das sagst. Unbedingt. Ne? Zampi, toi, toi, toi. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Christopher dran. Christopher ist 16. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Christopher. Ich habe folgendes Problem. Erstmal ein großes Lob an deine Sendung. Danke. Ja, und ich grüße mal eigentlich jetzt ganz herzlich alle Leute unter 20 Jahren. Weil nämlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, das weiß ich, sind ganz, ganz viele junge Leute dabei, weil ihr ja lange pennen könnt morgen, ne? Ja, klar. Und nicht in die Schule müsst. Und dann guckt man dann auch schon mal eine Sendung wie Domian. Ja, ne? Oder auch manchmal in der Woche. In der Woche auch, ja klar. Aber Freitags merken wir, das ist das immer besonders. Ja. Ich schaue nicht so lange, ich schaue erst so seit Herbst und ich fand sie ganz gut. Ja, hören wir gerne. Ja, und gerne, ja. Christopher, zu deinem Thema aber. Mein Thema. Ich habe ein Problemchen und zwar bin ich etwas, ich habe nicht so eine schöne Figur. Ich bin etwas, man sagt dick halt, ne? Pummelig, ja. Sag mir mal die Größe, damit ich mir das vorstellen kann. Größe, also ich bin so um die 1,80, ein bisschen, also 1,82. Das ist ja schon eine ordentliche Größe. Ja. Bin fast gleich groß, ich bin 1,84 groß. Ja? Ja. Und Gewicht? Das Gewicht ist was mehr, glaube ich, als bitte. Könnte sein, ja. Also es ist so zwischen 95 und 100 Kilo. Ja, ist in der Tat ein bisschen mehr. Bei mir ist es 75. 75, ja klar. Ja. 95, ja, es ist schon ein bisschen kräftig, ne? Ja, sehr kräftig. Warum bist du so? Ja, das ist so ein Problem. Also ich bin das zum Teil selber schuld, das ist klar. Mhm. Und dann ist das andere. Der andere Faktor halt ist, dass meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter, mein Vater ist verstorben. Mhm. Dezember letzten Jahres. Mhm. Ja, meine Mutter führt ein Restaurant. Achso. Ja. Und da kannst du auch nicht futtern in dem Restaurant. Ja, das gute Essen, ne? Was ist das für ein Restaurant? Ein besonderes, ein italienisches oder? Nee, ganz normal, also deutsche Küche. Also. Deutsche, gut, große Latte. Ja. So wie wir es mögen, ja? Ja. Und da langst du kräftig zu. Ja, Schnitzel, so lang. Eisbein, ja, Klöße und sowas. Ja, Klöße ist eigentlich in der Zeit schon, aber sonst eigentlich nicht. Das ist jetzt mehr so in der Weihnachtszeit. Ist das denn für dich wirklich ein Problem, dass du etwas dicker bist? Hast du damit? Ja. Deswegen rufe ich eigentlich an, weil ich hatte noch keine Freundin bisher. Mhm. Ja, so schlimm ist das nur auch noch nicht, Christopher. Du bist 16 Jahre alt. Ja. Lasst euch da mal nicht so unter Druck setzen. Heutzutage gerät man schon in die Krise, wenn man mit 15 noch nicht 10 Mal Sex hat oder so. Ist ja Quatsch. Darum geht's mir auch nicht. Nee, das ist wirklich Unsinn. Ja, klar. Geht mir eher darum, dass man mal ein bisschen ausgehen kann und so. Mhm. Also du schämst dich schon wegen deines Äußeren. Ja, eigentlich schon. Klar. Kriegst du auch negative Reaktionen von Mitschülern oder Freunden, dass sie sagen, du fettwanst oder irgend sowas? Ja, also ich war schon in meiner Kindheit eigentlich ein bisschen bummelig. Und das war also, damals wurde ich halt behindert. Und jetzt in letzter Zeit geht eigentlich. Letzte zwei Jahre waren ganz gut so. Herr Christopher, das ist etwas übergewichtig, aber es ist noch nicht so ganz dramatisch, wenn du jetzt gesagt hättest, ich wiege 140 Kilo oder sowas. Ja. Dann wäre es natürlich schon ein kolossales Problem. Ich bin nun wirklich kein Fachmann in Sachen Abnehmen, weil ich dann überhaupt nicht betroffen bin. Aber kann man so etwas nicht in den Griff kriegen, einfach so durch die ganz simple, blöde Methode FDH? Ja, ne? So, lass doch mal einfach jeden Tag eine Mahlzeit weg. Das macht doch bestimmt schon was aus. Ja, stell mir das immer so vor, ich bin nicht Raucher. Und stelle ich mir so vor, als wie beim Rauchen praktisch. Das ist nicht schwer. Also. Was für eine große Schwierigkeit das ist. Ja. Aber du sollst doch keine Radikalkur machen, mach bloß keine Diät oder sowas. Das endet meistens immer in Katastrophen. Ja, ich habe schon so ein bisschen aufgeregt, ins Fitnessstudio zu gehen und so. Ja, genau. Sport und du kannst dich ja satt essen, aber verzichte einfach mehr auf Süßes und auf fettige Sachen. Ja, das mache ich auch. So, dann kriegt man dieses gute deutsche Essen, ne? Du kannst dir ja vielleicht zum Plan machen, dass du so jeden zweiten Tag gut ordentlich isst, aber den einen Tag wieder ein bisschen reduzierter. Tüftel doch einfach für dich mal was aus, was nicht so schwer ist für dich durchzuziehen. Du sollst ja noch Spaß am Leben haben. Ja, klar. Ne? Und halt such dir irgendeine Sportart aus oder Fitnessstudio, wie auch immer, wo du denkst, das ist ganz gut. Dann ist das auch ein tolles Erfolgserlebnis für dich, wenn du so merkst, vielleicht in einem halben Jahr hat sich da was getan. Und ich sage, in zwei Jahren ist dein Bild schon der Bengel. Ja. Kann ja sein, ne? Weiß man nicht. Kann sein, ja. Ist auch schön. Also lass bloß jetzt den Kopf hängen. Das ist noch nicht so schlimm mit dem Gewicht bei dir. Das kannst du doch alleine, glaube ich, durch diese Methoden in den Griff kriegen. Ne? Ja. Und nicht immer alles essen, was Mama auf den Tisch stellt. Ja. Weiß die Mutter von deinem Problem? Ja, klar. Ja. Also, man sieht ja auch, ne? Ja, dann kannst du mit ihr auch noch ein bisschen intensiver darüber reden, dass sie dich auch ein bisschen so im Auge hält und dich ein bisschen anhält auch. Ja. Heute wird einfach nur ein lecker Salätchen gegessen, ne? Und die Fritten verzichten wir heute mal. Ja. Ne? Und keine Cola trinken und sowas. Nee, das mache ich nicht. Wo so viel Zucker drin ist, ne? Nur Mineralwasser. Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja. Und schön Sport machen, Muskeln. Muskeln kommen bei den Mädels immer gut an. Ja. Christopher, alles. Ja, ich wollte noch fragen, ob man dir auch Fanpost schicken kann. Ja, klar kann man das, ja. Ja? Ja. Ich würde dir nämlich gerne mal schreiben. Ja, mach das. Ich sag gleich mal, am Ende der Sendung sage ich mal die Adresse durch nochmal. Ja. Auch für Autogramme und sowas, okay? Ja. Tschüss. Gut. Tschüss. Alles Gute. Ja, dir auch und toi toi toi. Viel Erfolg. Viele Grüße an dein Team. Ja, mach ich. Okay, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Andreas, 24 Jahre alt. Hallo Domian. Ja. Andreas, was ist dein Thema? So, kurz eine kleine Vorgeschichte. Wie gesagt, ich bin 24. Ja. Bin verheiratet seit 3 Jahren. Ja. Jetzt ist meine Frau schwanger. Aber nebenbei habe ich noch eine Freundin, Geliebte. Und die ist auch schwanger. Die ist auch schwanger? Ja. Schalte mal bitte deinen Fernsehen runter. Ja, mache ich, klar. Besser so? Ja, ja. Das habe ich so ein Echo. Und ja, jetzt das Eigentliche. Ich stehe eigentlich mehr auf Männer. Ach du lieber Gott, ja. Jetzt ist es ja immer komplizierter. Ja. Du hast zwei Frauen, du bist verheiratet, die Frau ist schwanger, du hast eine Freundin, die ist schwanger und du stehst auch auf Männer. Genau. Und du selbst bist ein Transvestit oder Transsexueller. Entschuldige, das war jetzt ein bisschen flapsig. Ja, nee. Nein, das nicht. Also ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Wie geht denn das alles in mein, das geht nicht in meinen kleinen Kopf rein. Wie ist denn sowas möglich? Wie kann das denn sein? Gut, das fing so an, ich habe mit 15 ungefähr in der Pubertät, habe ich im Sportunterricht, beim Duschen, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich so... Schon mit 15 auf Männer stehst? Genau, habe ich gemerkt, dass ich das eigentlich recht attraktiv finde. Warum heiratest du denn dann eine Frau? Weil ich das eigentlich auch nicht schlecht fand. Also ich habe so meine Erfahrungen gesammelt, gut, mit 18 hatte ich das erste Mal Kontakt zum Mann. Und mit 17 zu einer Frau und ich finde eigentlich beides gut. Ist also, auch nicht gegen einzuwenden, aber man muss sich dann halt dann auch mal für einen Menschen, egal ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, für eine Weile entscheiden, wenn man jemanden liebt. Naja gut, einen festen Freund habe ich halt nicht. Wie würdest du dich denn heute so einstufen? Bist du mehr schwul oder mehr hetero? Nein, kann ich nicht sagen, wirklich nicht, weil Wie gesagt, ich bin Polizist und ich habe viel Schichtdienst. Mhm. Und wenn ich keinen habe, dann sage ich meiner Frau halt, gut, pass auf, ich muss heute Abend arbeiten. Mhm. Und dann tauche ich in eine Szene ein und ja gut, lass mich abschleppen. Szene heißt in die schwulen Szene? Ja, klar. Mhm. Und hast da den schnellen Sex? Genau. Mhm. Du hast noch nie eine Beziehung mit einem Mann? Nee. Nee. Noch nie gehabt. Mhm. Warum eigentlich nicht? Nee, weil, ich sag mal, da fehlt mir einfach die Geborgenheit und dieses ganze Drumherum. Mhm. Und gut, für mich war eigentlich immer klar, weil ich aus einer kinderreichen Familie komme und ich sag mal, mein Weg auch eigentlich so vorgezeichnet war, dass ich irgendwann mal... Mhm. Aber jetzt ist das ja so kompliziert, so komplex. Also du hast eine Freundin, die kriegt ein Kind und eine Frau, die kriegt ein Kind von dir. Und beide wissen nichts voneinander und alle beiden Frauen wissen auch nicht, dass du mit Männern auch noch was hast. Doch, meine Freundin weiß schon von meiner Frau. Die Freundin weiß von der Frau, aber die Freundin weiß nichts von den Männern. Nein. Mhm. Ja. Gut, und ich sag mal, das wäre das kleinere Übel, wenn die das wüsste. Mhm. Wie würdest du denn das Herzensverhältnis zu deiner Frau beschreiben? Ist das ein Liebesverhältnis? Ja, natürlich ist es das. Natürlich ist es das. Also, ja, na klar. Ja, natürlich ist es das. Aber du hast eine andere Frau, mit der du rummachst und du gehst auch noch in irgendwelche Darkrooms und vögelst mit Männern rum. Und dann sagst du, ja, ich liebe meine Frau. Was ist das für eine Liebe? Ja gut, mag sich blöd anhören, natürlich. Hört sich schon blöd an, finde ich, ehrlich. Also nichts gegen deine vielfältige Sexualität, darum geht's ja gar nicht. Es geht mir einfach darum, wie du jetzt, du hast dich ja völlig verzettelt in deinem Leben. Ja gut, na klar, aber ich sag mal, meine Frau hat halt gewisse Teile. Weißt du, was du machst? Du holst dir von allen die Rosinchen raus und legst die dahin für dich. Für dich, Andreas, sind alle Rosinchen da und die isst du auf. Und die anderen Leute bleiben auf der Strecke. Na gut, aber ich sag mal, es weiß keiner von dem anderen bis jetzt auf die Freundin. Ja, aber das ist doch keine Entschuldigung. Und wie soll das denn jetzt alles weitergehen? Es muss doch irgendwann schon alles öffentlich gemacht werden, wenn die Kinder kommen. Ja, und dadurch eskaliert doch jetzt alles schon. Klar, hast du recht, natürlich. Und gut, meine Frau weiß, wie gesagt, von nichts, aber ich kann meine Freundin verstehen. Die bedrängt mich und sagt, ja, ich kriege ein Kind und wie soll ich das meiner Familie erklären und wohin mit dem Kind und was ist mit deinen Pflichten dann, wenn du Vater wirst? Ja, eben. Und was soll ich dir sagen? Ich stehe auch auf Kerle und ich liebe meine Frau und du bist so dieses Zwischendurch, wenn ich weder Frau haben kann noch Kerle, dann kann ich auch nicht machen. Jetzt sind wir in der misslichen Situation. Du hörst das im Hintergrund, dass diese Sendung zu Ende ist. Ich würde aber sehr gerne mit dir noch weiter reden. Aha. Und wir werden irgendeine Lösung finden, gleich hinter den Kulissen, dass wir nochmal miteinander reden können. Ja. Ja? Also du leg mal auf und du wirst gleich von uns nochmal hören. Alles klar. Okay? Okay. Tschüss, Andreas. Ciao. So, meine Lieben, das war wieder eine Domian-Woche. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern im Hintergrund, bei Gerald Baas, Wolfram Spielkowski, Marco Rösseler, Markus Liebetanz, Tim Stienauer, Jürgen Clemens, Nikolas Schelzig. Und ein Thema sage ich euch schon, nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Gewalt gehört zu meinem Leben. Und das hier ist unsere Adresse, WDR, Redaktion 1, Live, Domian, 50600 Köln. WDR, Redaktion 1, Live, Domian, 50600 Köln. Was bleibt mir zu sagen, euch ein schönes Winterwochenende oder Spätherbstwochenende zu wünschen und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, auch wieder mit freien Themen. Ciao.